Wir haben einfach Informationsexzeme durch Verniedlichung der Probleme. General Suharto lässt Goldmünzen im ganzen Land verteilen mit der Aufschrift: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und das an die Blinden des ganzen Landes. Wer Bild zitiert, macht Kabarett in Deutschland überflüssig. Hier sind der Saarländische und der Westdeutsche Rundfunk. Svetlana Stalin wünscht sich nicht nur einen Jet nach Amerika, sondern auch etwas Zoff. Sie wünscht sich von Degenhardt das Lied von Horsti Schmanthoff. Was hat denn die Tochter von Stalin mit Horsti Schmanthoff zu tun? Na, genauso viel wie ein Fähleinführer mit Entwicklungshilfe. Aber Svetlana ist doch republikflüchtig. Na, Schmanthoff auch. Aber der will doch keine Millionen verdienen, der will doch welche reinstecken. Dieser Mann, meine Damen und Herren, hat keinerlei Ahnung von Entwicklungshilfe. Entschuldige bitte mal, ich bin ein Protagonist des schwarzen Humors. Ich kenne Neger, die würden sich totlachen, wenn Stalins Tochter im Rahmen der Aktion Sühnezeichen zum Kaiser Haile Selassie käme. Der war ja gerade in Moskau und wurde mit 24 Salatschüsseln empfangen. Mensch, dann hau doch ab nach Brazzaville, wo die Kubaner sitzen. Sag mal, was hast du denn für ein geografisches Verständnis? Typisch. Mein ja. Junge, ich will dir mal was sagen. Ich war in der Hitlerjugend, ja? So. Ich weiß, was man mit gutem Willen heutzutage entwickeln kann, auf der Basis des christlichen Empfindens. Aha. Ja, das nenne ich ja missionarischen Geifer, nicht? Wenn man den Menschen eine Chance gibt. Du hörst nach Rhodesien. Und sich selbst. Ja, klar. Du gehörst nach Rhodesien als bayerische Sumpfblüte. Dann gehörst du hier um die Ecke, in die Bergwerke von Angola. Aha. Merk dir das mal. Horsti Schmanthoff ist ein Symbol des heutigen Deutschlands. Und ein Flaschenpfand für unsere Friedensliebe, vor der man allerdings einige Länder schützen müsste. Ich ahne, wer mal ein Fähnlein geführt hat, führt heute eine Fahne.